Natürlich ist Martin Luther mit seinem Mitbruder zu Fuß unterwegs gewesen. Also ohne öffentliche Verkehrsmittel, ohne Kutsche, ohne Pferd. Das dauerte natürlich seine Zeit. Das war auch nicht ungefährlich. Jens Martin Kruse, Pfarrer der lutherischen Gemeinde Roms, ist Reformationshistoriker. Er weiß, wie viele Rompilger damals auf der Via Francigena, der Straße der Franken, Opfer von Wegelagerern und Dieben, Seuchen oder Unwettern wurden. Manche erreichten die ewige Stadt nie, andere mit letzter Kraft. Doch Martin Luther kam wohlbehalten ans Ziel. Als ich die Stadt Rom zum ersten Mal sah, warf ich mich zu Boden und rief: Salve Sancta Roma. Sei gegrüßt, heiliges Rom. Ja, wahrhaftig heilig durch die Märtyrer, von deren Blut sie erfüllt ist. Die antike römische Stadtmauer, die einst Kaiser Aurelian erbauen ließ, gewährte im Norden durch die Porta Flaminia, die heutige Porta del Popolo, Zugang zur Stadt. Unmittelbar hinter dem Stadttor stand schon damals der Augustinerkonvent von Santa Maria del Popolo. Heute lebt hier Padre Antonio. Martin Luther hat hier im 16. Jahrhundert einen großen Konvent mit sehr vielen Mönchen vorgefunden. Unser Kloster war reich. Der ganze Hügel des Pincio gehörte zu uns. Ein riesiges Gebiet mit Wald, Landwirtschaft und Ställen. Wir sind sicher, dass Luther in den Wochen seines Romaufenthaltes hier bei uns gewohnt hat. Denn das Kloster gehörte zur lombardischen Augustinerkongregation, die eng mit der Reformkongregation in Sachsen verbunden war, von der Luther kam. Die Erinnerung an den Besuch des berühmten Deutschen ist bei Padre Antonio und seinen Mitbrüdern noch immer lebendig. Die Situation in Rom war damals kompliziert. Die Päpste dachten vor allem über Politik, Schlachten und Kreuzzüge nach. Das religiöse Leben in der Stadt wurde ausschließlich von den Klöstern aufrechterhalten. Martin Luther hat die Kirche hier in Rom deshalb sicher kritisch gesehen. Aber in seinen Erinnerungen würdigt er einen Punkt rundum positiv: die Krankenhäuser. Sie wurden zum Teil von Ordensleuten gut geführt und dienten zudem als Hospize für Pilger. Auch hier bei uns gab es ein großes Krankenhaus, San Giacomo. Die heutige Kirche Santa Maria del Popolo entstand Ende des 15. Jahrhunderts. Als Luther sie sah, war sie noch im Bau. Doch im linken Seitenschiff gab es bereits eine Kapelle mit einem schönen gotischen Kruzifix. In dieser Kapelle des Gekreuzigten hat Martin Luther immer die Messe gefeiert. Er hatte großen Respekt vor dem Geheimnis des Glaubens. Unsere Klosterüberlieferungen sagen, er habe die Messe deshalb immer sehr gewissenhaft zelebriert. Für manche italienische Priester war das wohl schwer nachvollziehbar, und man erzählt, sie hätten immer unruhig gewartet, bis er endlich fertig wurde. Sie hätten ihn sogar angetrieben: Los, mach schon, alle anderen sind schon fertig, nur du nicht. Luther selbst äußert sich rückblickend öfter abfällig über jene italienischen Kleriker, die ihre Messen für sein Empfinden zu oberflächlich, mit übertriebenen Gesten und vor allen Dingen zu schnell lasen. Doch man spürt bei dem Reformator auch eine tiefe Verletzung, wenn er in den Tischreden gegen Ende seines Lebens sagt: Man lachte uns Deutsche in Rom einfach aus, weil wir so fromme Mönche waren, und hielt einen Christen für einen ausgemachten Narren. Ich weiß, dass die Italiener 6 oder 7 Messen hielten, während ich eine einzige las. Sie nahmen Geld dafür, ich nicht. Das Rom, in dem sich Luther bewegte, zählte damals kaum 40.000 Einwohner. Das entsprach nicht einmal mehr 10% der antiken Größe. Vom einstigen Glanz war wenig geblieben. Goten, Vandalen und Sarazenen hatten Rom geplündert. Es mangelte der mittelalterlichen Stadt an fast allem, an der Infrastruktur ebenso wie an der Kanalisation. Corinna Landi, Kunsthistorikerin und Assistentin an der römischen Waldenser Hochschule. Als die Päpste im 14. Jahrhundert nach Avignon übersiedelten, wäre Rom fast ganz untergegangen. Bei ihrer Rückkehr war nur noch das historische Zentrum zwischen dem Tiber und der Via del Corso eine zusammengehörige Stadtfläche. Ansonsten war die Stadt in einzelne Borghi zerfallen, in kleine Festungen, die sich um eine Kirche oder ein Kloster herum bildeten. Zwischen diesen Borghi war nichts als Ruinenfelder und Gärten. Die 7 römischen Hauptkirchen, die Luther gemäß alter Tradition besuchte, stammten aus frühchristlicher Zeit und galten einst als Meisterwerke. Doch inzwischen waren auch sie höchst renovierungsbedürftig. In der ältesten dieser Basiliken, San Giovanni in Laterano, residierten bis zum 14. Jahrhundert die Päpste. Schon damals gehörte zum Lateranspalast die Scala Santa. Jene heilige Treppe, über die der Legende nach Jesus geschritten sein soll, als er zu Pilatus ging. Die Mutter Kaiser Konstantins, Helena, hatte sie im 4. Jahrhundert von Jerusalem nach Rom bringen lassen. Es hieß zur Zeit Luthers, man könne eine Seele aus dem Fegefeuer retten, wenn man diese Treppe im Gebet und auf Knien hinaufsteigt. Offenbar hat Luther wie viele Pilger seiner Zeit diesen Brauch ernst genommen. Und angeblich soll er sich oben angekommen gefragt haben, wer weiß, ob das stimmt. Gewiss hatte er damals noch nicht vor, die Kirche zu reformieren, aber sicher war die Scala Santa für ihn ein Schlüsselerlebnis. Erst viel später, als den Reformator der Kirchenbann trifft und die Kirchenspaltung in Deutschland nicht mehr aufzuhalten ist, wird er zutiefst enttäuscht klagen. Rom, die einstmals heiligste Stadt, ist zu der verdorbensten geworden. Es geht uns wie den Propheten, die ähnliche Klagen erheben. Die heilige Stadt ist zur Hure geworden. Gibt es eine Hölle, so steht Rom darauf. Nichts von all dem hört man zum Zeitpunkt der Romreise. Pflichtbewusst erfüllt der junge Mönch offenbar auch seinen Auftrag beim Generaloberen seines Ordens, Egidio da Viterbo. Die Reformkongregation, zu der Luther gehörte, stand damals in Deutschland unter der Leitung von Johann von Staupitz. Dieser war bemüht, die Reformklöster mit den traditionellen Klöstern der Augustiner zu vereinen. Auch Vittorino Grossi, Professor für Kirchengeschichte an der römischen Augustinerhochschule, erklärt, man habe in seinem Orden nie bezweifelt, dass Luther im Auftrag von Staupitz nach Rom kam. War dieser für den jungen Mönch doch stets ein vertrauter und geistlicher Vater. Etliche Augustiner, zu denen Egidio da Viterbo und Staupitz gehörten, versuchten damals die Bibel wieder in der Theologie an die erste Stelle zu setzen. In diesem Punkt ist Luther ganz und gar Augustiner und Schüler von Staupitz. Luther ist deshalb auch sicher zufrieden aus Rom abgereist, denn er konnte sehen, dass seine Reformideen, sein Wunsch, zum Evangelium zurückzukehren, vom Generaloberen der Augustiner unterstützt wurde. Welchen konkreten Rat Luther allerdings aus Rom mitnahm, damit seine Kongregation bei der Suche nach Reformen das rechte Maß fand, ist nicht bekannt. Die Forschung tappt hier noch im Dunkeln. Alles spricht aber dafür, dass die Rom-Erfahrung des Reformators zunächst keineswegs negativ war. Erst im Lauf der Reformation haben Enttäuschungen über die römische Kirchenpolitik und damit verbundene menschliche Verletzungen Luthers Blick auf die ewige Stadt verändert.